Also erstens, Lukas, vielen Dank für die Einladung und für die echt tolle Vorstellung. Ich könnte mich selber nicht so gut vorstellen, wie du es gemacht hast. Und mein Dank geht auch an die Galerie ACC. Und ich freue mich echt, heute hier vor Ihnen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich mir kaum einen besseren Kontext vorstellen konnte, als gerade dieses triadische Ballett, das uns umgibt. Einerseits, warum? Weil es mich gleich an meine Dissertation erinnert hat. Ich habe nämlich in meiner Diss über intermediale Raumkonzepte geschrieben und ein Aspekt, den ich darin erarbeitet habe und geforscht habe, war genau, wie sich das Bildhafte, also wie sich Bild und Szene in den Arbeiten und Tanz in den Arbeiten von Oskar Schlemmer treffen. Und insofern ist das, glaube ich, eine perfekte Rahmung auch für meinen Vortrag. Thematisch werde ich mich natürlich nicht mit Oskar Schlemmer auseinandersetzen und befassen, aber es gibt einen Punkt, den ich zum Schluss doch erwähnen möchte, wo ich dann auch der Meinung bin, dass man ein ikonoklastisches Prinzip auch gerade in der Avantgarde und Neo-Avantgarde weiter verfolgen und vielleicht wiederentdecken kann und wiederentdecken muss. Mein Vortrag heute widmet sich diversen Aspekten postjugoslawischer Kunstproduktion, und zwar mit einem Fokus auf Arbeiten, die sich mit, wie ich das betitelt habe, mit politisch-religiösen Symbolen auseinandersetzt und diese beziehungsweise dekonstruiert. Das Ziel ist sozusagen, die Frage aufzumachen oder zu stellen, wie durch Performance- und Theateraufführungen radikal kritische Handlungsszenarien erarbeitet werden können, die das ikonische und die Legitimationsmechanismen des Staates unterwandern und in Frage stellen und eben dieses Aufwuchern des Nationalismus aus der Perspektive des Ikonografischen zu verfolgen. Bis auf ein Beispiel aus dem Jahr 1987 werde ich mich auf Arbeiten konzentrieren, auf Performances und Aufführungen, die in den 90er Jahren stattgefunden haben und in den 2000er. Und dabei ist mir das Grundkonzept ist eigentlich der Begriff des Ikonoklasmus. Und insofern möchte ich erstmal mit der Klärung und Erklärung, was überhaupt dieser Begriff bedeutet und warum er eine zentrale Rolle in meiner Argumentation ist. Hier auf dem ersten Bild können Sie ein Psaltier, ein Bild, ein Ausschnitt aus einem Buch aus dem 9. Jahrhundert sehen. Das zeigt, hier können Sie sehen, eine bildzerstörerische Aktion, die zeigt, inwiefern der Konzept des Ikonoklasmus eigentlich ein Konzept aus der Geschichte ist. Also in erster Linie, es ist ein Konzept, der sozusagen erarbeitet wurde in der Kunstgeschichte und in der Geschichte. Und vor allem bezogen auf die Entwicklung und Ereignisse im Byzantinischen Reich, und zwar um das 8. und 9. Jahrhundert. Also es handelt sich um einen Kulturkampf zwischen, auf der einen Seite waren die Bildverehrer, auf der anderen Seite waren die Bildstürmer, und historisch könnte man sagen, dass sich diese Konstellation, dieser Kulturkampf zwischen Bildverehrern und Bildstürmern dann auch weiter in den 15. und 16. Jahrhundert verfolgen kann, sprich in der ganzen Geschichte um die Reformationsbewegung. Und natürlich, man hat schon auch historische Kerne in der Bibel, im Islam, also all diese Praktiken, die sozusagen versuchen, ein Bildverbot als ein religiöses und ethisches Prinzip voranstellen. Um es kurz zu machen oder auf den Punkt zu bringen, würde ich behaupten, dass eine ikonoklastische Position wäre diejenige, die sich gegen Symbole und Bilder, Narrative der Kirche, des Staats wendet und ihre Materialität und Sinnlichkeit zum Ausdruck bringt. Andererseits muss man auch betonen, dass Ikonoklasmus immer auch mit der Frage nach Repräsentation verbunden ist und dass sie sozusagen auch eine dezidiert politische Frage und politische Angelegenheit, dass ich sie als eine politische Angelegenheit verstehe. Ganz intim, mein Interesse an Ikonoklasmus hat schon, ich war 8, 10 Jahre alt, als ich in einem Kloster in Mazedonien dieses Bild gesehen habe. Es handelt sich um eine Madonna, dessen Augen ausgestochen worden sind. Und das Bild hat mich sozusagen durch die Jahre obsessiv verfolgt und ich wollte immer wissen, was sind die Zusammenhänge, die durch dieses Bild zum Vorschein kommen. Und als ich dann um die 2000er Jahre angefangen habe, Performances zu machen, war das sozusagen ein sehr starkes Bild, das mich auch künstlerisch bewegt habe. Ich habe dann auch diverse Installationen gemacht, wo ich mich mit dieser Frage des Ikonoklasmus, diesen ausgestochenen Augen, immer wieder beschäftigt habe. Aus analytischer Perspektive soll mir der Begriff und Konzept des Ikonoklasmus ermöglichen, die komplexe Beziehung zwischen Religion und Staat zu dekodieren und gerade das in einem Zusammenhang, der ein traumatischer Zusammenhang ist, wie der Zusammenfall und Zusammenbruch Jugoslawiens, wo das eine besonders starke Rolle spielt. Vielleicht zeigt Ihnen das dieses Bild, bringt euch näher zu dieser Idee von der Verflechtung zwischen Staat, Nation, Nationalismus und Kirche. Das ist ein Bild aus den frühen 90er Jahren. Wie Sie sehen, haben wir hier eine geistliche Figur, der ein Gewehr, ein Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Bin mir aber nicht sicher, ich bin kein Waffenexpert. Und hier können Sie sehen die serbische Flagge, das ist sicher ein Panzer hier unten. Also ich glaube, das Bild konstelliert diese Frage, diesen Zusammenhang zwischen Religion, Nationalismus und Zusammenbruch Jugoslawiens ganz gut. Die Bildung all der sechs Staaten nach dem Zerfall Jugoslawiens kann oder lässt sich ohne diese Verbindung von Staat und Religion nicht vollständig verstehen. Das ist meine grundlegende These. Und insofern ist das Konzept des Ikonoklasmus, ich verstehe es als ein heuristisches Instrument, um genau diesen Zerfall reflektieren zu können, und zwar wie sich dieser Zerfall dann auch in den künstlerischen Praktiken beziehungsweise in den Performances und Aufführungen gespiegelt hat. In diesem Kontext möchte ich auch bemerken, dass man anhand eines bestimmten performativen Umgangs mit Bildern, Symbolen, Repräsentationen auf die Prozesse des jugoslawischen Zerfalls näher eingehen kann und dass man sozusagen durch eine ikonoklastische Optik auch vielleicht besser verstehen kann, wie dieses multinationale und multikonfessionelle Gesellschaft auseinandergefallen ist. Wie ich schon im Ankündigungstext geschrieben habe, ich bewege mich dann in einer doppelten Bedeutung und verwende dann diese ikonoklastische Apparatur in einer doppelten Bedeutung. Einerseits geht es mir darum, zu zeigen, wie wie wir den Ikonoklasmus als ein Legitimationsprinzip des Staats deuten können und lesen können. Und andererseits, vielleicht ein Widerspruch, wie man ikonoklastische Performative auch als eine ästhetische Strategie denken und lesen kann, die sich dann wiederum gegen die politisch-ideologische Mechanismen und Repräsentation des Staats richtet und dabei, wie Sie sehen werden, häufig Dissens verursacht und auf diese Weise auch die Staatsstrukturen in Frage stellt oder wenigstens auch für eine gewisse Weise destabilisiert. In Bezug auf den ersten Punkt würde ich die These vertreten, dass die Gründung und Begründung nationaler Ethnien im postjugoslawischen Zusammenhang durch eine Reihe ikonoklastischer Gesten bzw. Aufführungen zustande kam. Um sich von der gemeinsamen Tradition, ich spreche jetzt von der gemeinsamen antifaschistischen Tradition, ablösen zu können, musste zuerst die sozialistische Vergangenheit miniert und unterminiert und zerstört, beschädigt und zerstört werden. Dabei habe ich ein Video ausgesucht für Sie. So, von hier. So, also jetzt ganz kurz, es handelt sich hier um die Stadt Tito Užice, eine Stadt in Serbien, die bekannt war durch einen sehr starken Partisanenkampf im Zweiten Weltkrieg. Und die Stadt heißt natürlich nicht mehr Tito Užice, genauso wie Chemnitz nicht mehr Karl-Marx-Stadt, sondern Chemnitz heißt. Und an diesem Beispiel können wir sehen, dass ein Aspekt des Ikonoklasmus wirklich damit zu tun hat, wie die Denkmäler, die gewidmet waren an die Partisanen und den antifaschistischen Kampf, wie die zerstört wurden. Allein in Kroatien wurden mehr als 3000 solche Denkmäler beschädigt und zerstört. Und ich gehe davon aus, dass das sozusagen der erste ikonoklastische Impuls war, sich von der gemeinsamen Geschichte, von der gemeinsamen Erinnerung zu ablösen und auf diese Weise eine ethnische und eine nationale Identität zu stiften. Ich habe dazu ein, glaube ich, schönes Zitat von einem Bildhistoriker Dario Gamboni gefunden, der schreibt: "The disappearance of all traces of the communist era would amount to a repression of individual and collective memory, preventing the recovery of mourning and historical research from taking place and allowing for a future return of the repressed." Also hier könnte man sagen, dass Genau, dieser erste Aspekt, und ich zeige Ihnen noch ein Bild, das diesen Aspekt noch verdeutlicht. Sie kennen wahrscheinlich den Schüler von Habermas, Zoran Djindjic. Man betrachtet ihn immer als diejenige Figur, die der nach Milosevic sozusagen die Demokratie nach Serbien gebracht hat und endlich jetzt Serbien für die demokratischen Prozesse eröffnet hat. Jedoch dieses Bild zeigt eine ambivalente Geste. Er hat, das war in 1996, hatte den Stern vom Stadtparlament in Belgrad entfernt und auf diese Weise diesen revisionistischen Prozess in Gang gesetzt. Insofern würde ich behaupten, dass einerseits, wenn man über Ikonoklasmus spricht, im Kontext Südosteuropas nach der Wende, muss man auch diesen Begriff des historischen Revisionismus mitbedenken, da es sich um einen Versuch handelt, diesen Diskurs über zwei Totalitarismen zu stärken, um zu behaupten, dass Nationalsozialismus und Kommunismus, das sind die Feinde der neoliberalen Demokratie. Aus dieser Sicht würde ich behaupten, dass das war sozusagen die erste Runde, also das war die erste Welle des Ikonoklasmus. Im Kontext des Zusammenfalls Ex-Jugoslawiens, er spielt insofern eine Rolle, dass er diese gemeinsame sozialistische Vergangenheit einer, wie man es auf Lateinisch sagen würde, damnatio memoria ausliefert und dadurch wurde dann der Weg freigeschaltet, um auch das Kulturerbe zu zerstören. Dazu gleich ein anderes Video. Also ich würde behaupten, dass diese zwei Ikonoklasmen, einerseits die Zerstörung der Partisanendenkmäler und die Zerstörung der Kulturerbe, in diesem Fall einer osmanischen Brücke aus dem 16. Jahrhundert, eigentlich dieselbe Vorgänge, dasselbe sind sozusagen. Andererseits, was dieses Beispiel auch schön zeigt, oder kann man überhaupt in diesem Zusammenhang von Schönheit reden, ist, dass solche Akte auch bewusst inszeniert wurden, weil es war sicher kein Zufall, dass gerade zu diesem Zeitpunkt die Kamera an war und dass genau der Moment, wo die Brücke zusammenfällt, auch dokumentiert wurde. Okay, das war. Das war die Brücke in Mostar. Ein zweites Beispiel, das ebenfalls ein zerstörtes Kulturerbe zur Schau stellt. Hier brennt eine Kirche aus dem Mittelalter in Kosovo. So, also zusammenfassend könnte man hier die These aufstellen, dass die Konstruktion von Nationalstaaten sich angesichts eines zweifachen Ikonoklasmus ereignet hat. Einerseits einer ideologischen Säuberung und andererseits einer kulturell-religiösen Säuberung, die dann mit kulturellen Erben, die dann dieses kulturelle Erbe zusammenbombt oder, wie Sie gesehen haben, in Flammen setzt. Um es auf einen Punkt bringen zu können, würde ich mit der Kunsthistorin Claudia Sabo argumentieren. Sie hat in ihrem Buch Ikonen der Nationen Folgendes geschrieben. Der Zerfall Jugoslawiens verursachte nicht nur ein ideologisches, sondern vor allem ein visuelles Vakuum, welches nach neuen Narrativen und visuellen Ausformulierungen verlangt. Dabei ist von besonderem Interesse, welche heldenhaften Gesichter und damit Stereotype sich aus diesen nachfolgenden Gründungsmythen der jeweiligen Staaten herausbilden und einen Symbolwert für die jeweiligen Nationen darstellen und auf diese Weise zu den Ikonen der Nationen werden. Ich glaube, dass dieses Bild zeigt genau diese Transformation und Transition von einer Ideologie, vom Tito, vom Sozialismus, von der Ikone des Sozialismus zu einer religiösen Ikone. Und das ist die Figur des heiligen Savas, der Begründer der der autonomen orthodoxen Kirche im 13. Jahrhundert. Und was ich, als ich das Bild das erste Mal sah, was ich so interessant fand, ist, dass wir einerseits diesen großen Rahmen haben und das kleine Bild passt nicht ganz in diesen Rahmen. Und etwas wird kleiner, genau wie das Jugoslawien. Es war ein großes Land, es hat einen großen Rahmen und jetzt haben wir ein kleineres Land, das noch ein bisschen in der Geschichte hängt und hängen geblieben ist. Damit gehe ich gleich zu den eigentlichen Aufführungen, die ich hier thematisieren möchte. Und zwar die erste Aufführung, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen und ich werde Ihnen auch einen Ausschnitt zeigen, ist die Inszenierung der heilige Sava, Sveti Sava, aus dem Jahr 1990. Es handelt sich, oder man könnte es beschreiben, als das letzte jugoslawische Theaterprojekt, weil die Besatzung war so, Vlado Milicin ist ein gebürtiger Mazedonier, er war der Regisseur, das Theaterhaus war in Tuzla, also Bosnien und Herzegowina, der Hauptdarsteller war ein gebürtiger Montenegrin, der aber eigentlich in Serbien und Serbe war. Ich werde das vielleicht jetzt nicht so viel erzählen, sondern gleich mal zeigen. Predstava Sveti Sava Zemljičkog pozorišta pretprošle večeri na sterilnim igrama u Novom Sadu doživjela je ovacije. Sinoć u Beogradu na sceni Jugoslovenskog narodnog pozorišta na dosad neviđen i nezabeležen način u jednoj civilizovanoj i pravnoj državi, grupa ljudi predstavljajući se kao srpska svetosavska stranka prekinula je izvođenje predstave Sveti Sava, a da je pre toga nije ni videla. Neka slika i reč govori šta se sve dešavalo pre i za vreme predstave u 19.30 časova i za drugu predstavu zakazanu za 21 čas i 30 minuta zbog velikog interesovanja publike, publika nije ni ušla u salu. Ima neki svetinja koje ne treba niko da takne i da ih vlati. A takva je baš i ova predstava. S obzirom, mislite li da ste ipak trebali vidjeti predstavu, pa da se sudom predstavu? Ima naših ljudi koji su čitali tekst, i koji su prisutovali i videli predstavu. Da li ste vi lično videli predstavu? Ja sam kažem čitao kritike i čitao sam tekst. Posle prvog minuta kada je predstava počela, predstava je prekinuta dodacivanjem, pevanjem. Evo možete čuti. Ein bisschen erklären, was hier eigentlich geschah. Eine rechtsradikale Kirchenorganisation fand, dass der Hauptdarsteller oder dass die Figur des heiligen Savas als Homosexueller die eigentlich blasphemisch wirkt und dass das gegen die Tradition der Kirche ist. Dazu muss noch, es gab ein interessantes, Žarko Lovšević, der Hauptdarsteller, in seinen Memoiren, also in seinen Tagebüchern, könnte sich Jahre danach äußern, und er behauptete, das war der Tag, als der Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien begonnen hat. Und das finde ich so einen interessanten Aspekt, dass eigentlich der Krieg eine Voretappe, ein Prolog im Rahmen eines kulturellen Zusammenhangs hatte. Dass das nicht das Ende war, oder dass man sozusagen dieselbe Logik eines Angriffs, dass sich Theater und dass eine Aufführung blasphemisch ist, fand ebenfalls in 2013 statt. Hier handelt es sich um ein Plakat, Find Dead Girls. Es ist ein Theaterstück, das in 2013 in Zagreb inszeniert worden ist. Und als die Repräsentanten der Kirche dieses Plakat gesehen haben, waren sie geschockt und geärgert, weil sie es blasphemisch fanden, im Sinne, dass sich da die Heilige Maria in einer lesbischen Darstellung, in einer lesbischen Formation dargestellt worden ist. Gleich zwei, drei Tage nach der Veröffentlichung dieses Plakats wurde das Theater unter Druck gesetzt, und der Bürgermeister von Zagreb, Milan Bandic, hat die Entfernung des Plakats sichergestellt. Danach, als Gegenreaktion oder als Protestreaktion, wurde ein neues Plakat gemacht, das dann wiederum die islamische Gemeinde geärgert hat und die dann in Zusammenhang oder in einer Solidarität mit der katholischen Gemeinde dann auch dieses Plakat verboten haben. Und dann das Endplakat oder das Plakat, das dann keinen mehr geärgert hat, war dieser sehr offensichtliche lesbische Kuss. Der Zusammenhang, warum das so ein heikles Thema in Kroatien derzeit, damals und heutzutage immer noch ist: Es war eine Konstellation, als die rechtsradikalen Mächte in der Allianz mit der Kirche versucht haben und das auch dann zum Schluss gemacht haben. Sie haben ein Referendum gemacht, wo sie verboten haben, dass, oder sie haben es so formuliert, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau gestaltet werden kann. Und das heißt, dass den homosexuellen Pären keine Legitimation von Seiten des Staates anerkannt worden war. Ich komme jetzt zu einem anderen Projekt, das hieß Konflikt. Es handelt sich um eine Wiederaufführung, ein Reenactment einer Performance von Marina Abramović, Rhythmus 5, in der zwei Performer, einer Boris Kadin aus Kroatien und Christian Aldrobi, ein Araber aus Belgrad, aus Novi Sad, Entschuldigung, spielen dieses gefährliche Spiel mit den Messern. Das konnte ich einladen zur Biennale letztes Jahr in Pančevo, in einer Stadt in der Nähe von Belgrad. Und es ist eine sehr, sehr fragile, eine sehr spannende Aufführung, die dann letztendlich auch mit Verletzungen resultiert. Das ist eine jugoslawische Flagge, die ich als Kind irgendwo gefunden habe. Und als ich dann die Künstler gefragt habe, wollt ihr etwas mit der Flagge vielleicht machen, haben sie gesagt, ja, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wo wir 30 Jahre nach dem Zusammenbruch dieses gefährliche Spiel und genau diese Aggression zwischen den Serben und Kroaten wieder reinszenieren können. Und das Endergebnis ist, wie Sie sehen hier, Blut auf der weißen, auf der weißen oder auf der jugoslawischen Flagge. Ein weiteres Beispiel, das ebenfalls mit Staatssymbolen sich auseinandersetzt, ist die Performance von dem slowenisch-kroatischen Künstler Janez Janša. Er hat in einer Installation Life in Progress die Besucher aufgefordert, mit einer Schere die kroatische Flagge zu zerschneiden. Hier sehen Sie die Schere, hier sehen Sie die zerschnittene kroatische Flagge. Ein kroatischer ehemaliger Kämpfer, also ein Soldat aus dem Krieg, aus den 90er Jahren, fand das als eine sehr starke Provokation, hat den Künstler angezeigt, und der Künstler und der Kurator müssten für 5-6 Stunden in die Polizei gehen und dort verhört werden. Und zum Schluss wurde diese Flagge als ein forensisches Beweismaterial benutzt. Und das Interessante in diesem Zusammenhang war, dass sich auch die Präsidentin geäußert hat und gesagt hat, ja, das ist ein Angriff auf den Staat, die Kunst muss Kunst bleiben, sie darf unsere Staatssymbole nicht beschädigen. Und insofern gab es wirklich einen sehr starken Dissens in der Öffentlichkeit. Hier ist es vielleicht auch interessant zu sehen, der Fall Flagge, die Flagge auf der Ausstellung Performance ist ein Requisit und kein Staatssymbol. Also hier hat man diesen ganzen Konflikt zwischen der Autonomie der Kunst und dem Moment, wo die Kunst in die sozialen Verhältnisse eingreift und diese destabilisiert. Das war Janez Janša. Ein Beispiel, das vielleicht nicht so stark die Öffentlichkeit irritiert hat, aber dennoch als ein ikonoklastisches Performativ oder als eine ikonoklastische Aufführung gedeutet werden kann, ist die Aufführung von eines ebenfalls jugoslawisch-ungarischen Künstlers Balint Szombati. Die konnten wir zur Ausstellung Left Performance Histories letztes Jahr in Berlin einladen. Und die Performance trägt den schönen Titel Der rote Kuss der Geschichte. Und die Performance ist eigentlich sehr simpel in ihrer Aufführung. Balint Szombati schminkt sich mit einem roten Lippenstift und bewegt sich zwischen den Zuschauern und den Besuchern und küsst sie durch die Lippen von Lenin. Und ich arbeite gerade an einem Text, wo ich diese Arbeit als einen Versuch deute, wirklich mit diesen, Sie kennen wahrscheinlich das Buch von Jacques Derrida, Spectres of Marx, wo er versucht zu argumentieren, dass obwohl wir den Marxismus abgeschafft haben, obwohl der Sozialismus als Staatsideologie ihren Krach und zusammen eben in einer ähnlichen Weise wie Jugoslawien zusammengefallen ist, dass wir dennoch von einem Geist des Sozialismus, des Kommunismus, dass der uns immer noch verfolgt und dass wir insofern wirklich von einem Spectres of Marx, in diesem Fall Spectres of Lenin, reden können. Und was ich so, so faszinierend finde in diesem Bild ist eben diese ausgestochenen Augen, die mich dann wirklich an dieses Bild erinnerten, an diese Ikone, die sozusagen zerstört worden ist durch Ideologien und Geschichte. Ein allerletztes Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Aufführung oder das Posterskandal aus dem Jahr 1987, das durch die slowenische Künstlergruppe NSK, Neue Slowenische Kunst, gemacht wurde. Die viele von euch werden wahrscheinlich NSK zusammendenken mit der weltberühmten Gruppe Laibach aus Slowenien und Ljubljana. Was die Künstler hier gemacht haben, es handelt sich um die Veranstaltung Tag der Jugend. Das war in Jugoslawien eine Veranstaltung, die den Zweck diente, Tito zu verehrlichen, und sie fand auch noch 7 Jahre nach Titos Tod statt. Es war so ein Versuch, wirklich eine Choreografie des Sozialen voranzutreiben, wo junge Leute so etwas wie eine Staffel durch ganz Jugoslawien getragen haben. Die NSK bekam den Auftrag, das Plakat für die Veranstaltung zu machen, und da findet die erste Subversion statt. Was sie gemacht haben, sie haben von Richard Klein ein nationalsozialistisches Plakat in ein sozialistisches Plakat verwandelt. Also sie haben dieselbe Figuration genommen, halt haben nur das Hakenkreuz ausradiert. Und zuerst war alles in Ordnung. Die Parteiführung war sehr zufrieden mit dem Ganzen. Dann ergab sich ein Moment, wo ein wütender pensionierter Offizier in die Öffentlichkeit einen Brief geschrieben hat und gezeigt hat, dass das eigentlich eine nationalsozialistische Figur war, die im sozialistischen Kontext gezeigt worden war. Das Ereignis um das Plakat löste eine riesige Furore und einen Skandal, und ich werde euch ganz kurz noch ein Video dazu zeigen, das genau dieses Thema noch ein bisschen... Thank you. ne toliko časa, koliko dobrodušno da skrite, mislim, kaj je, kakšen je učinitak tega plakata, ne? Nek kult osebnosti smo definitivno videli kot nek anahroni, anahroni zgodovinski moment, ki smo dokumentirali na način, da smo zamenjali simbole, da smo izgubili plakat iz časa nacistične Nemčije, ki pa tudi pripada pravi estetiki Tretjega rajha, mi smo ga zamenjali s socialističnimi simboli. Ta ritual po vojni socialistične oblasti v Jugoslaviji in ta plakat je pravzaprav to zaostril do absurda in oblastnikom pokazal pravo lice. In potem je en general podvig roko, ko bomo in sem tako. Moč, oblast, pa mislim, bo politična ali pa kapitalska, se vmešava v ustvarjalnost, umetnost, kjer le more, zakaj je zato, seveda, umetnost in ustvarjalnost sta področje svobode, ki jo je treba kontrolirati. Kontekst, v katerem je, je bila tudi možna taka moč kulture. Also, wie Sie hier sehen könnten, diese Verwechslung zweier Symbole ereignete sich als ein Skandal. Und ich würde behaupten, dass hier auch eine ikonoklastische Aufführung im Vordergrund getreten ist, im Sinne, dass die Künstler Symbole dekonstruieren und wirklich ihre politische Aufgeladenheit zeigen und auf diese Weise vielleicht die Grenzen der Kunstautonomie überschreiten und dafür auch Konsequenzen ziehen müssen, im Sinne, dass sie auch vor Gericht gezogen worden sind, ebenfalls wie Janez Janša. Und insofern würde ich behaupten, dass es genau das ist der Punkt, wo die ikonoklastischen Aufführungen eine destabilisierende Kraft haben, indem sie diese Sphäre der Autonomie der Kunst in Frage stellen, die Grenzen überschreiten und dann wirklich zeigen, inwiefern der Staat und dessen Symbole auch in Frage gestellt werden können. Ein vielleicht letztes Beispiel, das den Bogen zurückschlagt und vielleicht das Ganze noch mit nochmal mit auch mit der Frage zur Avantgarde verbindet und inwiefern man dem ikonoklastischen Prinzip oder dem Ikonoklasmus als solchen auch als ein vitalen Impuls der Avantgarde denken, wie er sich als ein Grundimpuls der Avantgarde denken kann, ist diese Arbeit von ebenfalls NSK, Neue Slowenische Kunst, das den Titel trägt, Was ist Kunst? Und hier sehen Sie, das ist das Bild der ersten dadaistischen Performance von Hugo Ball. Die ist eingerahmt in eine typische Rahmung von der NSK. Und das Ganze wird inszeniert in der orthodoxen Kirche in Mazedonien und getragen von Metodi, einem Priester der orthodoxen Kirche Mazedoniens, der eigentlich sehr, sehr offen ist für diesen Austausch, für diese Frage, wie wirkt Kunst ikonisch und was ist dieser Zusammenhang zwischen Ikonen und Kunst, was ist dieser Zusammenhang zwischen dadaistischer, avantgardistischer Kunst und der Ikonen. Und hinter allem steht eine spezifische Philosophie der Ikone, die nach dem Sieg der Ikonenverehrer, also im 9. Jahrhundert, als die Ikonoklasten, also die Bildstürmer sozusagen vertrieben worden sind, gilt das Formular, dass in der orthodoxen Kirche die Ikone nicht als Darstellung, nicht als Repräsentation zu denken ist, sondern als ein direktes Mittel, durch das man sozusagen das Göttliche und das Jenseits erreichen kann. Und das ist ein Punkt, wo man auch den Bogen zu Schlemmer aufschlagen kann, im Sinne, dass was die Ikonenlehre und Schlemmer zusammen haben könnten, ist diese Frage, wie kann man künstlerisch gegen Repräsentationen denken oder wie kann man künstlerisch gegen Repräsentationen handeln und auf diese Weise, wie kann man neue und andere Formen von Zusammensein, wie kann man Formen von politisch Zusammensein, wie kann man diese Form zusammen denken und wie kann man auch dann eine Form von intermedialen Konstellationen denken, wo Bild und Theater sich treffen, in diesem Aspekt treffen sich Religion und Kunst, aber in einer nicht, wie wir es früher gesehen haben, all diese anderen Beispiele, ist es eine eher antithetische Beziehung, wo einerseits haben wir die rechten Kreise der Kirche und rechten Aspekten des politischen Spektrums, die sich gegen das ikonoklastische Handeln und gegen eine Form von emanzipatorischer Kunst äußern. Und hier haben wir einen Versuch, das zusammenzudenken. Also wo ein Aspekt, wo das Ikonoklastische wieder die Ikone trifft. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der ganz gut auch in diesem Zusammenhang den Bogen zurück in die Ikone und von der Ikone zurück in die Gegenwart schlägt. Vielen Dank.